Father in heaven, thank you for this night. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Thank you that we can serve your purpose in our generation. Danke, dass wir deinen Zweck dienen können in unserer Generation. And with great joy. Mit großer Freude. Thank you for your grace and mercy. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. That follow us each and every day. Die uns jeden Tag folgen. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, if we look to the beamer. Wenn ihr auf den Beamer schaut. We were talking about the first purpose of God. Wir haben über den ersten Zweck Gottes gesprochen. Which was worship. Was die Anbetung war. And that there are basically five purposes for us. Und dass es grundsätzlich fünf Zwecke gibt für uns. To worship. Anzubeten. To fellowship. Gemeinschaft zu haben. To be discipled. Zu Jüngern gemacht zu werden. And disciple. Und Leute zu Jüngern machen, to minister, zu dienen and to be on a mission. Und in einer Mission zu sein. And this is the third message on worship. Und das ist jetzt die dritte Botschaft über Anbetung. Next week will be the fourth. Nächste Woche wird die vierte sein. Next week we will have the Lord's Supper together. Und nächste Woche werden wir auch das Abendmahl zusammen haben. And we'll pray for healing. Und wir werden für Heilung beten. And you can bring your friends. Ihr könnt eure Freunde mitbringen. We really believe that God will do miracles in our midst. Und wir glauben wirklich, dass Gott Wunder in unserer Mitte tun wird. And if you're not sick, und wenn du nicht krank bist, maybe by then you'll be sick. Oder vielleicht bist du dann krank bis dahin. If you're sick now, just hold on until Sunday. Und wenn du jetzt krank bist, dann warte eben nur bis Sonntag. And, maybe you know a neighbor, they're sick. Vielleicht kennst du einen Nachbarn, der krank ist. Let's pray this week that God just gives testimony to the spirit of worship. Lass uns diese Woche beten, dass Gott einfach Zeugnis gibt zu dem Geist der Anbetung. And that he does things in our midst that he hasn't done before. Und dass er Dinge in unserer Mitte tut, die er noch nie zuvor getan hat. Not to that capacity. Oder zumindest nicht in dieser Kapazität. So, worship. Anbetung. The desire to be in conscious harmony with God. Das Verlangen, mit Gott in bewusster Harmonie zu sein. I use the word desire because many people are not in harmony with God that would want to be. Ich habe dieses Wort Verlangen verwendet, weil viele Leute nicht mit Gott in Gemeinschaft oder in Harmonie sind mit Gott und es aber gern sein würden. The heart of worship is Jesus Christ crucified. Das Herz der Anbetung ist Jesus Christus gekreuzigt. His sacrifice on that cross. Sein Opfer auf diesem Kreuz. Those nails driven through his hands and his feet. Diese Nägel, die durch seine Hände und Füße gegraben sind. So that he could open up a new and living way to the Father. Damit er einen neuen und lebendigen Weg zum Vater eröffnen könnte. As it says in the book of Hebrews. Wie es im Hebräerbrief heißt. Since we have confidence to enter by the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu Freimütigkeit zu haben zum Eintritt. Let us draw near. So lasst uns hinzutreten. And this is worship. Und das ist Anbetung. Drawing near to God. Zu Gott hinzuzutreten. In a very conscious harmony with the creator of the universe. In einer ganz bewussten Harmonie mit dem Schöpfer des Universums. Who happens to be my Father. Der auch mein Vater ist. Now, we talked about two Greek words. Wir haben über zwei griechische Worte gesprochen. Proskuneo. Proskuneo. And latrevo. Und latreo. It's with the V. Latrevo. Latrevo. I asked two Greek people and they said latrevo. Ich habe zwei Griechen gefragt und die haben gesagt, das heißt latrevo. Proskuneo means. We'll get into that in a minute. They're both used in Matthew chapter 4. Die werden beide in Matthäus 4 verwendet. When the Lord answered Satan. Wie der Herr dem Satan geantwortet hat. And he said to the devil, you shall worship the Lord your God. Und er hat zum Teufel gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten. Proskuneo. Proskuneo. And then he uses a second word. Und dann verwendet er ein zweites Wort. And serve him only. Und ihm allein dienen. Latrevo. Und das war latrevo. Two aspects of worship. Zwei Aspekte der Anbetung. Proskuneo means to express my highest respect to God for all he is. Proskuneo bedeutet, die höchste Achtung für Gott zu zeigen für sein Wesen. Latrevo means to express to God my deepest appreciation for all he has done. Und Latrevo bedeutet, meine größte Wertschätzung für Gott auszudrücken in Bezug auf all das, was er gemacht hat. Today we'd like to talk about worshiping God for all he is. Und heute wollen wir darüber sprechen, Gott anzubeten dafür, wer er ist. And I'd like to turn to 2 Chronicles chapter 6. Und ich würde jetzt gerne 2. Chronik Kapitel 6 aufschlagen. I want to use the Beamer for this so that we have the same translation. Und ich möchte jetzt den Beamer dafür verwenden, damit wir alle dieselbe Übersetzung haben. I'm using the New American Standard Bible and also, the Elberfelder. Wir verwenden die New American Standard Bibel und die Elberfelder Übersetzung. Now this is King Solomon. Und das ist der König Salomon. And it says, then Solomon stood before the altar of the Lord. Und das heißt, und Salomon trat vor den Altar des Herrn. Knelt on his knees in the presence of all the assembly of Israel. Und kniete angesichts der ganzen Versammlung Israels auf seine Knie. Now keep this in mind. This is important today. Und bitte behalte das in euren Gedanken, weil das ist wichtig heute. He knelt on his knees. Er ist auf seine Knie niedergegangen. And spread out his hands toward heaven. Und breitete seine Hände aus zum Himmel. And we have both forms of worship in one picture. Und wir haben beide Arten der Anbetung in einem Bild. We have the bowing of the knee. Wir haben das Niederknien. My highest respect for who God is. Mein höchster Respekt dafür, wer Gott ist. And the lifting up the hands. Und das Hochheben der Hände. The deepest appreciation. Die tiefste Wertschätzung. For all that God has done. Für all das, was Gott getan hat. And in one picture. Und in einem Bild. We see these two beautiful aspects. Sehen wir diese zwei wunderbaren Aspekte. Now follow me here today, right now. Und folgt mir jetzt. Because we'll see something very important. Weil wir jetzt etwas sehr Wichtiges sehen werden. He said, O Lord, the God of Israel. Er sprach, Herr, Gott Israels. There is no God like you in heaven or on earth. Kein Gott ist dir gleich im Himmel und auf der Erde. Keeping covenant and showing loving kindness toward your servants. Der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst. Who walk before you with all their heart. Die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. Remember, last week we spoke about two conditions to worship. Erinnert euch, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über zwei Bedingungen anzubeten. 2 weeks ago. Vor 2 Wochen. That true worshippers must worship in spirit and in truth. Dass wahre Anbeter im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. We will see both of them here. Wir werden beide hier sehen. Solomon said, who walk before you with all their heart. Salomon hat gesagt, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. True worship must be from the depth of our heart. Wahre Anbetung muss von der Tiefe unseres Herzens kommen. Number one. Erstens. He continues. Und er fährt fort. Who has kept with your servant David, my father, der du deinem Knecht, meinem Vater David, gehalten hast, that which you have promised him. Was du ihm zugesagt hast. This is truth. Das ist Wahrheit. Indeed, you have spoken with your mouth. Mit deinem Mund hast du es geredet. And have fulfilled it with your hand. Und mit deiner Hand hast du es erfüllt. As it is this day. Wie es am heutigen Tag ist. He spoke it with his mouth. Er hat es mit seinem Mund gesprochen. He fulfilled it with his hand. Er hat es mit seinen Händen erfüllt. Now watch this. Und schaut euch das an. John chapter 1. Johannes 1. Now when we go home and we bow down before God. Wenn wir nach Hause kommen und uns niederknien vor Gott. And this is what I want to bring out tonight. Und das ist das, was ich heute Abend herausbringen möchte. The importance of bending the knee. Die Wichtigkeit, das Knie zu beugen. Solomon bent his knees before God. Salomon hat sich vor Gott niedergekniet. He kneeled down. Er hat sich niedergekniet. And he worshipped God for who he was. Und er hat Gott angebetet dafür, wer er ist. The highest respect for who God is. Der höchste Respekt dafür, wer Gott ist. The Apostle Paul in Ephesians 3:14. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 3:14. After speaking about the divine purpose of God in Christ. Nachdem er über den göttlichen Zweck Gottes in Christus gesprochen hat. He says, therefore. Sagt er deshalb. I bow my knees. Deshalb knie ich mich nieder. To the Father. Zum Vater. Therefore I bow my knees to the Father. Deshalb knie ich mich nieder vor dem Vater. When I was a little boy, wie ich ein kleiner Bub war, my father and mother haben meine Eltern did not get along. Haben sich nicht vertragen. My father was a prisoner of war in North Korea and China for 3.5 years. Mein Vater war ein Kriegsgefangener in Nordkorea und China für 3.5 Jahre. He came back a very nervous man. Und er ist als ein sehr nervöser Mann zurückgekommen. Seemed very normal. Er hat sehr normal gewirkt. To people who didn't know him. Für Leute, die ihn nicht gekannt haben. But at home, aber zu Hause. When he lost his temper, wenn er einfach wütend geworden ist, he broke everything. Hat er alles kaputt gemacht. And could scream like I've never heard someone scream. Und konnte so schreien, wie ich noch nie jemanden schreien gehört habe. As a little boy, I was traumatized. Als kleiner Bub war ich dann einfach verängstigt. Every 6 weeks, like a clock. Alle 6 Wochen, so wie eine aufgezogene Uhr. Like a wecker, like a clock. Ein Wecker. Every 6 weeks. Alle 6 Wochen. The house would be smashed. Würde das Haus einfach zerstört werden. I remember sitting at dinner. Ich erinnere mich, dass wir beim Abendessen just gesessen sind. A little boy. Ich war einfach nur ein kleiner Bub. And my father and mother start to argue at the kitchen table. Und meine Eltern haben angefangen zu streiten am Küchentisch. And he picked up a bottle. Und er hat eine Flasche genommen. A soda bottle, a heavy soda bottle. Eine schwere Sodaflasche. And stood up and smashed it right on the kitchen table. Und ist aufgestanden und hat die einfach auf dem Küchentisch zerschmettert. Because of this, I had nightmares 3 to 4 times a week. Und aus dem Grund hatte ich dann 3 bis 4 Mal in der Woche Albträume. Nightmares that I could not be woken up out of. Und das waren solche Albträume, aus denen man mich nicht einmal aufwecken konnte. Nightmares that my mother had to walk me into the bathroom and put me in the shower. Solche Albträume, dass meine Mutter mich ins Badezimmer nehmen musste und unter die Dusche stellen. Put my feet in hot water to bring me out of this nightmare. Und meine Füße in heißes Wasser geben, damit ich aus diesem Albtraum aufwache. At about 4 years old. Wie ich dann 4 Jahre alt war. I started to pray. Habe ich begonnen zu beten. That God would stop this. Dass Gott das stoppen würde. I was so traumatized, I slipped to my knees every night. Ich war so fürchterlich verängstigt, dass ich jeden Abend auf die Knie gegangen bin. And every single night from around the age of 4. Und jeden Abend von dem Alter von 4 Jahren till the day I got saved at 18. Bis zu dem Tag, wo ich errettet wurde mit 18. I bowed the knee every single night. Habe ich mich jeden Abend niedergekniet. I don't believe I ever missed an evening. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Abend ausgelassen habe. Even when I was completely in the world. Auch wie ich total in der Welt war. Laden with sin. Und voll mit Sünde. I would come home and bow the knee. Bin ich nach Hause gekommen und habe mich niedergekniet. Before God, before Gott, I got into bed. Bevor ich mich niedergelegt habe. And then I got saved. Und dann bin ich errettet worden. Through a miracle of God. Durch ein Wunder Gottes. Through someone who was soul winning at the university. Durch jemand, der auf der Universität evangelisiert hat. And I continued to bow the knee. Und ich habe weitergemacht mit dem, dass ich mich niedergekniet habe. And I went to Bible college. Und bin in die Bibelschule gegangen. In about 2 years into Bible college. Und dann nach 2 Jahren, wo ich in der Bibelschule war, I decided that I would not bow the knee. Habe ich mich entschlossen, mich nicht niederzuknien. I thought, you know, this is just so religious. Ich habe mir gedacht, das ist so religiös. You know, I know so much about the Bible now. Ich weiß jetzt so viel über die Bibel. And God looks at the heart. Gott schaut aufs Herz. I don't need to do this anymore. Ich brauche das nicht mehr tun. I've grown so much now. Ich bin jetzt schon so gewachsen. That I can leave these external things behind. Dass ich diese externen Dinge einfach hinter mir lassen kann. So for about 3 years. Also für 3 Jahre ungefähr. Before I got married, I stopped bowing the knee. Bevor ich geheiratet habe, habe ich aufgehört, damit mich niederzuknien. Then we wound up in Austria. Und dann sind wir nach Österreich gekommen. And we had difficulties. Wir hatten Schwierigkeiten. And it was not easy. Es war nicht leicht. Being a missionary here. Hier Missionar zu sein. And suddenly I had this unction in my heart. Und plötzlich hatte ich diesen Drang in meinem Herzen. I need God. Ich brauche Gott. I need to be closer to God. Ich muss Gott näher sein. And then I decided to bow the knee. Und dann habe ich mich entschlossen, mich niederzuknien. I decided to go alone and pray on my knees. Ich habe mich entschlossen, einfach allein wohin zu gehen und mich niederzuknien. Und es war so wunderbar. I could not understand why the simple act of kneeling would so affect my prayer life. Ich konnte gar nicht verstehen, warum diese einfache Handlung, mich einfach niederzuknien, so sehr mein Gebetsleben beeinflusst. Oder einfach mein Leben mit Gott. But it did. Aber es war so. And then I told my wife, und dann habe ich meiner Frau gesagt, I said, you know, I used to always pray every single night on my knees. Weißt du, dass ich eigentlich immer jeden Abend auf meinen Knien gebetet habe? And then I stopped. Und dann habe ich aufgehört. And I said, I'm going to begin again. Und ich habe dann gesagt, ich fange wieder an damit. And since that time, that 17 years ago, und seit dieser Zeit, das war vor 17 Jahren, I have prayed on my knees every single night. Habe ich wieder jeden Abend auf meinen Knien gebetet. And I don't remember hardly ever getting into a pulpit before I got on my knees. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es fast nie passiert ist, dass ich auf einer Kanzel gestanden bin und nicht davor auf den Knien war. I had lunch today with somebody. Ich hatte heute ein Mittagessen mit jemandem. And they said to me, und sie haben zu mir gesagt, I have never bowed my knee to God. Ich habe noch nie mich niedergekniet vor Gott. It's going to be a new experience. Das wird eine neue Erfahrung sein. And this is what proskuneo is all about. Und das ist das, was dieses Wort proskuneo eigentlich bedeutet. My highest respect, mein höchster Respekt for all that God is. Für all das, was Gott ist. When our Lord was in trouble in the garden, wie unser Herr in Schwierigkeiten war im Garten, he was on his knees. War er auf seinen Knien. When the Apostle Paul left the church of Ephesus, wie der Apostel Paulus die Gemeinde in Ephesus verlassen hat, believing to never see them again, und gedacht hat, dass er sie nie mehr wiedersehen wird, when they came to the shore, him and the elders, wie sie zum Strand gekommen sind, er und die Ältesten, the scripture says they got on their knees and they prayed. Steht in der Schrift, dass sie auf ihre Knie gegangen sind und gebetet haben. The Bible says that Daniel prayed three times a day on his knees. Die Bibel sagt, dass Daniel dreimal am Tag auf seinen Knien gebetet hat. And the Apostle Paul wrote, und Apostel Paulus schreibt, quoting from the prophet Isaiah, und zitiert vom Propheten Jesaja, that every knee will bow, dass jedes Knie sich beugen wird, and every tongue will confess, und jede Zunge bekennen wird, that Jesus Christ is Lord to the glory of God. Dass Jesus Christus der Herr ist, zu der Herrlichkeit Gottes. You can just picture us all around the throne, billions of us. Und ihr könnt euch einfach vorstellen, alle von uns vor dem Thron. Wow. Milliarden von uns. Wow. Wahnsinn. Awesome. Wunderbar. People like the sand of the sea. Leute, so viel wie der Sand am Meer. You really think he's going to make us bow down? Glaubst du wirklich, dass er uns dazu bringen möchte, uns niederzubeugen? Or doesn't God just look at the heart? Schaut Gott nicht einfach aufs Herz? I don't think he's really going to ask us to bow down. Ich glaube nicht, dass er wirklich uns bitten wird, dass wir uns niederknien. Glaubst du das? He will. Doch, er wird das. It says, and every knee will bow. Es heißt, dass sich jedes Knie beugen wird. Can you imagine that sight when a few, if not many billion people bow the knee? Könnt ihr euch das vorstellen, diesen Anblick, wenn ein paar Milliarden, wenn nicht viele Milliarden sich niederknien? Before a holy God. Vor dem heiligen Gott. For who he is. Dafür, wer er ist. And then this thought will come to many. Dann kommt dieser Gedanke. Für viele, this is the first time, für viele wird es das erste Mal sein, that I've ever done this, dass sie das jemals gemacht haben. And for some Christians also. Und für manche Christen auch. Of course God looks at the heart. Natürlich schaut Gott aufs Herz. But there's something about bowing the knee. Aber es ist irgendwas damit, mit dem sich niederknien. I don't know what it is. Ich weiß nicht, was es ist. But there's something about bowing our knees to God. Aber es ist da einfach eine Sache, wenn wir uns vor Gott niederknien. It is either an expression of what's in the heart. Es ist entweder ein Ausdruck davon, was im Herzen ist. It will put something in the heart. Oder es gibt etwas in das Herz hinein. Now, part two to the message. Und das ist jetzt der zweite Teil von der Botschaft. If I don't know what to bow my knee to. Wenn ich nicht weiß, wovor ich mich niederknien soll. If I want to worship God for who he is. Wenn ich Gott anbeten möchte dafür, wer er ist. And I really don't know. Und ich weiß eigentlich nicht. Who he is. Wer er ist. Then. Dann. Listen to what he says. Hört zu dem, was er sagt. And you'll know who he is. Und du wirst wissen, wer er ist. John 1:1. Johannes 1:1. In the beginning was the word. Am Anfang war das Wort. And the word was with God. Und das Wort war mit Gott, bei Gott. And the word was. Und das Wort war God. Das Wort war Gott. But in the Greek it reads a little bit different. Aber im Griechischen hört sich das ein bisschen anders an. It reads Theos an o Logos. Es heißt Theos an o Logos. Which means God was the Word. Das bedeutet, Gott war das Wort. That means you cannot separate God from what he says. Das bedeutet, dass du Gott nicht von dem trennen kannst, was er sagt. God is not a liar. Gott ist kein Lügner. Like men. So wie die Menschen. In Titus 1:2. In Titus 1:2. And in the book of Romans. Und im Buch Römer. God doesn't lie. Gott lügt nicht. What he says is who he is. Was er sagt, ist doch wer er ist. This is why David said in Psalm 138 verse 2. Und deswegen sagt David im Psalm 138, 2. You have magnified your word above your very name. Du hast dein Wort vor deinem Namen verherrlicht. That means the thing that struck David the most about God. Das bedeutet, dass die Sache, die Gott am meisten an die David am meisten an Gott erstaunt hat, was his faithfulness to what he said. War seine Treue zu dem, was er gesagt hat. It wasn't creation necessarily, though he was in awe of that. Es war nicht unbedingt die Schöpfung, obwohl er ihn da auch staunte davor. David was in awe. David war erstaunt. That when God said something, dass wenn Gott etwas gesagt hat, when God promised something, wenn Gott etwas verheißen hat, he would bring it about. Dass es dann auch zustande bringt. We can't separate God from what he says. Wir können Gott nicht von dem trennen, was er sagt. In the beginning was the word. Am Anfang war das Wort. And the word was with God. Und das Wort war mit bei Gott. And God was the word. Und Gott war das Wort. So when the Lord Jesus spoke in Luke 4. Also wie der Herr Jesus gesprochen hat in Lukas 4. And he was reading from the book of Isaiah. Und er hat vom Buch Jesaja gelesen. He opened up the scroll. Er hat die Schriftrollen aufgemacht. He began to read the scripture. Und begann die Schrift zu lesen. And the people said, und die Leute haben gesagt, what gracious words. Was für gnadenvolle Worte. Wow. Wahnsinn. What gracious words. Was für gnadenreiche Worte. When the Lord spoke, wieder hergesprochen hat. You knew who he was. Hast du gewusst, wer er war? Now here's the principle. Und hier ist das Prinzip. Proverbs 28:9. Sprüche 28:9. Watch how powerful this verse is. Und schaut euch an, wie mächtig dieser Vers ist. He who turns his ear from listening to the law. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes. The law here speaks of God's word. Und das Gesetz hier spricht von Gottes Wort. The law of the Lord. Das Gesetz des Herrn. Psalm 1, Psalm 19. Psalm 1, Psalm 19. He who turns his ear from listening to the law. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes. Even his prayer is an abomination. Dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. God esteems his word above his very name. Gott schätzt sein Wort sogar über seinem Namen. That means if you want to give God your highest respect. Das heißt, wenn du Gott deine höchste Wertschätzung geben möchtest, then give your highest respect to his word. Dann gib deine höchste Wertschätzung seinem Wort. Man shall not live by bread alone. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben. But by every word that comes from the mouth of God. Sondern von jedem Wort, das von dem Munde Gottes kommt. Wow. Wahnsinn. If I want to know who God is. Wenn ich wissen möchte, wer Gott ist. Listen to what he says. Hör zu dem zu, was er sagt. Come unto me, all ye that are heavy laden. Kommt zu mir, alle, die ihr schwer beladen seid. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Come. Kommt. Take my yoke upon you. Nimm mein Joch auf dich. For I am meek and lowly of heart. Denn ich bin sanftmütig und niedrig im Herzen. This is who I am. Oder bescheiden im Herzen. Das ist das, wer ich bin. Ich bin sanftmütig. I'm humble in heart. Ich bin demütig im Herzen. You will find rest for your souls. Du wirst Ruhe für deine Seele finden. For my yoke is easy. Denn mein Joch ist leicht. And my burden is light. Und meine Last ist leicht. Wow. Wahnsinn. When I come before God. Wenn ich vor Gott trete. And I bring a promise that God says. Und ich bringe eine Verheißung mit mir, die Gott gesagt hat. Solomon mentioned two things. Salomon erwähnt zwei Dinge. The things you spoke from your mouth. Die Dinge, die du von deinem Mund gesprochen hast. And the things you did with your hand. Und die Dinge, die du mit deiner Hand gemacht hast. The things that God spoke with his mouth is who he is. Die Dinge, die Gott von seinem Mund gesprochen hat, ist das, wer er ist. And this is what we pay our highest respect to. Und das ist das, wofür wir unseren höchsten Respekt zollen. And the things he's done with his hands. Und die Dinge, die er mit seinen Händen gemacht hat. This is what we pay our deepest appreciation for. Und das ist das, wo wir unsere tiefste Wertschätzung geben. The air. Die Luft. The moon and the sun, like we heard today. Den Mond und die Sonne, so wie wir heute gehört haben. I was just thinking about the gravitation when I was in Crete. Not Crete, Kos. Und ich habe über die Erdanziehung nachgedacht, wie ich eben in Kos war. I was laying on the beach and I was looking at the little waves coming in. Ich bin da am Strand gelegen und habe diese ganz kleinen Wellen angeschaut, die da reingekommen sind. Wow. Und ich habe mir gedacht, it's so calm. Es ist so ruhig. So calm despite the fact that this world is in rotation. Es ist so ruhig, obwohl die Erde sich ja dreht. And all of these things are happening. Und all diese Dinge passieren. A miracle of God. Es ist ein Wunder Gottes. Praising God for what he's done. Gott zu preisen dafür, was er getan hat. Now to close. Und jetzt im Abschluss. I want to go to Psalm 95 in just a moment. Ich möchte jetzt im Moment Psalm 95 anschauen. But when I pray. Aber wenn ich bete. When we bow the knee. Wenn wir uns niederknien, something happens. Passiert etwas. Especially when you bow the knee, besonders wenn du dich niederkniest, with the promises of God. Mit den Verheißungen Gottes. I remember my mother telling me. Ich erinnere mich, wie meine Mutter mir gesagt hat. I was in Slovakia when I was a little boy. Ich war als kleiner Junge in der Slowakei. About 6 years old. Circa 6 Jahre alt war ich. I was way in the mountains where my mother grew up. Und ich war in den Bergen, dort, wo meine Mutter aufgewachsen ist. And I stayed the week with my mother's great aunt. Und ich habe die Woche mit der Großtante von meiner Mutter verbracht. And my great aunt said to my mom. Und meine Großtante sagte zu meiner Mutter. Do you know what amazes me about your son? Weißt du, was mich erstaunt über deinen Sohn? Every night I peek into his bedroom. Jeden Abend, da schaue ich so in sein Schlafzimmer hinein. And he's on his knees, und er ist auf seinen Knien praying to God. Und betet zu Gott. And when my mother told me that, it touched my heart. Und wie meine Mutter mir das gesagt hat, hat mich das im Herzen berührt. Because God also sees, weil Gott das auch sieht and is affected. Und das ihn beeinflusst, beeindruckt. I don't have to be ashamed, ich muss mich nicht schämen, of bowing the knee, mich niederzuknien. Because one day every one of us will. Denn eines Tages wird das jeder von uns. I was in Slovakia preaching at a seminar about 12 years ago, I think. Vor circa 12 Jahren war ich in der Slowakei und habe bei einem Seminar gepredigt. And I couldn't find a place to get alone. Und ich konnte keinen Platz finden, wo ich einfach allein sein konnte. And I had to preach in a few minutes, so I went outside. Man musste aber in ein paar Minuten predigen, also bin ich rausgegangen. And there was so much snow. Und da war so viel Schnee. And Christmas trees, pine trees everywhere. Und überall die Weihnachtsbäume. I kind of walked with my shoes along a little trail. Also bin da mit meinen Schuhen auf so einem kleinen Weg gegangen. And suddenly it was just pine trees that were snow covered. Und plötzlich waren da solche Tannenbäume, die mit Schnee bedeckt waren. I just had to get on my knees. Und ich musste mich einfach niederknien. In the snow. Im Schnee. And I had a moment with God that I can't forget. Und ich hatte einen Moment mit Gott, den ich nicht vergessen kann. And someone would say, well, you would have had the same moment if you were standing there. Und jemand könnte vielleicht sagen, du hättest denselben Moment gehabt, wie wenn du dort gestanden wärst. I don't know. Aber ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nicht. I don't think so. Ich glaube es nicht. There's something that there's something in bowing the knees before God. Da liegt etwas drinnen, wenn wir die Knie beugen vor Gott. Of course we could do it in hypocrisy. Natürlich können wir das auch in Heuchelei machen. Of course we could do it as a religious exercise before people. Natürlich können wir das auch als religiöse Übung vor Menschen machen. That's another message for another day. Das ist aber eine andere Botschaft für einen anderen Tag. But we're talking about from the honesty of my heart. Aber wir sprechen jetzt über die Ehrlichkeit unseres Herzens. Now in closing, think of this. Aber jetzt im Abschluss, denkt über das nach. We know that all things work to the good for those who love God. Wir wissen, dass alle Dinge zum Guten reichen für die, die Gott lieben. Do we know that? Wissen wir das? Or do we not? Oder nicht? What is happening in my heart? Was passiert in meinem Herzen? I come to worship God. Ich komme, um Gott anzubeten. But I don't respect the promises of God. Aber ich respektiere nicht die Verheißungen Gottes in, my heart. In meinem Herzen. But I come to worship God. Aber ich komme, um Gott anzubeten. Oh yes, let's hurry up, the worship will start. Ah ja, lass uns beeilen, weil die Anbetung beginnt schon. I don't like being late because I can't hear from the back. Ich komme nicht ganz so spät, weil ich kann von hinten nicht gut hören. And I hope they sing my favorite song tonight. Und ich hoffe, dass sie mein Lieblingslied heute singen. I hope Pastor Brent's there on the guitar. That'll sound so good. Und ich hoffe, dass der Pastor Brent dort ist und Gitarre spielt, weil das klingt immer so gut. Oh yes, he's here. It's going to be a good night. Oh ja, er ist da. Also das wird jetzt ein guter Abend werden. And this is wonderful. Und das ist wunderbar. But what if I did that? Aber was ist, wenn ich das machen würde? And in my heart, und in meinem Herzen, I did not have the highest respect for Romans 8:28. In meinem Herzen ich nicht den höchsten Respekt für Römer 8:28 hätte. But I said, oh, I honor God. Aber ich ehre doch Gott. I respect God. Ich respektiere Gott. Really? Wirklich? I mean, God is God. Gott ist Gott. Do you respect His word? Respektierst du auch sein Wort? Well, some of it. Naja, teilweise. Well, you're in a situation right now in your family. Also du stehst jetzt in einer Situation in deiner Familie. Yeah. Ja. Do you know that all things work to the good? Weißt du, dass alle Dinge zum Guten reichen? For those who love God? Für die Gott lieben? Well, come on. I've heard this before in counseling. Na komm schon, ich habe das schon in Seelsorge gehört früher. I knew you were going to give me a Bible verse. I knew it. Ich habe es gewusst, dass du mir wieder einen Bibelvers geben wirst. I could have got a Bible verse from myself at home. Ich hätte ja selber mir einen Bibelvers raussuchen können. I need real counsel. Ich brauche doch jetzt wirklich einen Rat. You need real counsel? You mean in the natural? Du brauchst richtigen Rat. Du meinst jetzt so im Natürlichen? You mean outside the realm of worship? Du meinst außerhalb des der Anbetung? You mean you want me to help you while you dishonor God? Du meinst, du willst, dass ich dir helfe, während du Gott nicht ehrst? From the deepest part of your being? Von dem tiefsten Teil deines Seins? How about we get on our knees? Wie wär's damit, wenn wir uns niederknien? And we say, God, und wir sagen, Gott, I repent. Ich bereue. I am so sorry. Es tut mir so leid. I've had an attitude. Ich hatte so eine Einstellung. You have promised. Du hast verheißen. That all things work to the good for those who love you. Dass alle Dinge zum Guten reichen für die, die dich lieben. You know I love you. Du weißt, ich liebe dich. I don't know where I've been. Ich weiß nicht, wo ich war. What I've been thinking. Was ich gedacht habe. I repent. I'm sorry. Ich bereue. Ich kehre um. Es tut mir leid. I want to give Your word, the highest respect. Ich möchte meine höchste Wertschätzung deinem Wort geben. Help me. Hilf mir. Work in this hard heart. Arbeite in diesem harten Herzen. I bow the knee before you. Ich knie mich nieder vor dir. Soften my heart. Mache mein Herz weich. I want to honor you. Ich möchte dich ehren. And all that you say. Und all das, was du sagst. Please. Bitte. All things are for our sake. Alle Dinge sind für unser Gutes. You will never leave us nor forsake us. Du wirst uns niemals verlassen. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Böses. Were you right on that screen? I fear no evil. Ich fürchte das Böse nicht. For you are with me. Denn du bist mit mir. You are with me. Du bist bei mir. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. I would recommend to everyone. Ich würde jedem empfehlen. Get alone in your prayer closet. Geh einfach allein in dein Gebetskammer. Bow the knee to God. Knie dich nieder vor Gott. And pray to God in light of his promises. Und bete zu Gott im Lichte seiner Verheißungen. And give his promises the highest respect. Und gib seinen Verheißungen den höchsten Respekt. Kneel next to your bed. Knie neben deinem Bett. And open his word. Und öffne sein Wort. And read it. Und lies es. With the highest respect. Mit dem höchsten Respekt. And say, dear God. Und sag, lieber Gott. Forgive me. Vergib mir. If I don't honor what you say. Wenn ich nicht ehre das, was du sagst. Because what you say. Denn was du sagst. Is who you are. Ist wer du bist. They cannot be separated. Das kann man nicht trennen. Amen. Amen. Maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du hier heute. If you died, wenn du sterben würdest, you don't know where you would go. Weißt du nicht, wo du hingehen wirst? Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? The Bible says that Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. If we put our faith in him, wenn wir unseren Glauben auf ihn richten, he will wash away our sins, wird unsere Sünden wegwaschen through his blood. Durch sein Blut. For God so loved the world, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, that he gave his only begotten dass es seinen einzigen Sohn gab. Listen to this. Hört euch das an. That whosoever would believe in him, dass wer auch immer an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren ginge, would have eternal life, sondern ewiges Leben haben. Would you bow your heart tonight? Würdet ihr eure Herzen beugen? And pray with me. Und mit mir beten. Humble yourself before God. Demütige dich vor Gott. And say, God, forgive me. Und sag, Gott, vergib mir. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. Please forgive me. Bitte vergib mir. I want to live in harmony with you. Ich möchte in Harmonie mit dir leben. I want to draw near. Ich möchte nahe hinzutreten. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to sense your spirit in my heart. Ich möchte deinen Geist in meinem Herzen spüren. I want to be part of your family. Ich möchte Teil von deiner Familie sein. Open my eyes. Öffne meine Augen. And forgive me. Und vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. And receive me. Und nimm mich an. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Amen. Amen. Now look at Psalm 95. Und schaut euch Psalm 95 an. Come, let us worship and bow down. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Let us worship and bow down. Lasst uns anbeten und uns neigen. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. For he is our God, and we are the people of his pasture. Denn ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide. And the sheep of his hand. Und die Herde seiner Hand. Now watch this and we'll close. Und schaut euch das an und wir schließen dann. Today, if you would hear his voice, heute, wenn ihr seine Stimme hört, do not harden your hearts. Verhärtet euer Herz nicht. You cannot separate God from what he says. Du kannst Gott nicht von dem trennen, was er sagt. In the beginning was the word. Am Anfang war das Wort. And the word was with God. Und das Wort war bei Gott. And God was the word. Und Gott war das Wort. Amen. Amen.